Warum ist die Erde so heiß? Anders als Asteroiden, die leblos durch das Universum rasen, ist die Erde jenseits ihres eisenharten Metallkerns in ständiger Bewegung und schwitzt sogar. Die meisten Wissenschaftler glauben heute, dass alles Wasser, das es auf der Erde gibt, aus dem Inneren kommt, vor vielen hundert Millionen Jahren an die Oberfläche gekommen ist und seither die Ozeane füllt. Auch die Luft, die wir atmen, kommt ursprünglich aus dem Erdinneren. Sie ist allerdings durch die Wirkung der Sonne und der Pflanzen stark verändert worden. Die Kraft für all ihre Aktivitäten bezieht die Erde aus radioaktiver Energie, die entsteht, weil in ihrem Inneren ständig Atome zerfallen. Im Grunde ist die Erde ein riesiges Atomkraftwerk, das große Hitze produziert. Dass die Erde radioaktiv ist, kann man auch messen. Die Erdkruste enthält eine hohe natürliche Radioaktivität. Der Reaktor sorgt für andauernde Hitze, die wiederum Materie zum Schmelzen bringt. Die geschmolzene Masse steigt auf und drückt von unten auf die Erdkruste. Auf der Oberfläche sorgt das für ziemlich viel Spannung. Die Kruste zerbricht immer wieder aufs Neue in einzelne Stücke, in gigantische Platten, die auf dem weicheren Untergrund des Erdmantels treiben. Die Platten reiben aneinander und können dabei so zusammengequetscht werden, dass ganze Gebirge entstehen, wie die Alpen oder der Himalaya. Sowas passiert allerdings nicht von heute auf morgen. Es dauert unvorstellbar lange Zeit. Das mit den Platten müssen wir uns noch etwas genauer ansehen. Denn es ist wichtig, um zu verstehen, warum an bestimmten Stellen der Erde Vulkane aus dem Boden kommen. So verlässt das U-Boot den inneren Kern der Erde und nimmt wieder Kurs auf die Erdoberfläche. Wir passieren den äußeren Kern, den Erdmantel, die Erdkruste und schießen mitten im Ozean in einer Lavafontäne aus dem Erdinneren wieder hervor.